Hallo und herzlich willkommen bei Gravel Podcast Ausgabe Nummer 2 am 1. April 2020 und dabei habe ich heute den Ante. Grüß dich, Ante. Hallo, schön. Guten Tag. Ja, guten Tag, gute Nacht. Ja. Ja, guten Abend, genau. Ja, bei uns beiden ist ja schon Nacht. Wir nehmen heute ein bisschen später auf. Ja, unsere Ausgabe habe ich mal so gewählt. Ich denke, lad doch mal den Ante ein und habe ich kennengelernt über einige Events, die ich in meinen Gravel-Kalender so eintragen durfte für ihn. Aber da steigen wir gleich jetzt ein. Ante, die ersten drei Fragen, um dich einzuschätzen für unsere Zuhörer. Ganz kurz. Ja, bitte. Garmin oder Wahoo? Garmin. Tubeless oder Schlauch? Tubeless. Einfach- oder Zweifachschaltung? Einfach. Sehr schön, sehr schön. Seht ihr, das wird die neue Einschätzung jedes Gastes werden. Hier, dann wisst ihr ungefähr, ob ihr direkt ausschalten sollt oder nicht. Ob es interessant wird. Das wird auf jeden Fall interessant werden mit dem Alte dabei. Und erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was machst du so? Was fährst du am liebsten? Hast du Lieblingsbike? Ja, ich habe ein Lieblingsbike in der Tat. Das ist auch noch ganz frisch. Das habe ich mir letzte Saison erst zugelegt. Das ist ein Cinelli Hobo Bottleg Geo, ein Bikepacking-Adventure-Rad. Da ich gerade viel Spaß an Bikepacking habe, ist das so mein liebstes Gefährt aktuell, dass ich durch die Gegend fahre, ja. Cinelli, genau. Okay. Das heißt, du bist eher so gerade unterwegs im Bereich Bikepacking und im gröberen Gravel. Ja, genau. Gravel, Bikepacking und da am liebsten gerade so auf Stahl. Deswegen kam mir das Cinelli auch ganz gerne. Ich habe so ein Faible für Stahl und da bin ich momentan, fühle ich mich da sehr, sehr wohl in dem Sessel. Stahlrahmen, okay. Das ist mal interessant. Ich treffe wenige, die einen Stahlrahmen fahren. Das fände ich auch mal sehr interessant, so das Erlebnis. Man könnte ja glauben, so Stahl kennt man ja aus Stahlträgern, also richtig steif und fest, da bewegt sich nichts mehr, tonnenschwer. Ist aber gar nicht so, oder? Nee, ist gar nicht so. Nee, Stahl ist eigentlich hat mehr Flex als Aluminium, auf jeden Fall, ja. So, man kann nicht glauben. Schon, ne? Schon eher bequem tatsächlich. Nee, soll man nicht glauben, aber ist tatsächlich so. Okay, interessant. Und das Cinelli, ich kenne das gar nicht. Ich bin jetzt total unvorbereitet. Ich kenne das überhaupt gar nicht. Ist das schon so vorbereitet, so als Bikepacker, so als Bikepacking-Rad mit jede Menge Ösen, wie man es kennt, mit 3000 Schrauben? Genau. Das sind Aufnahmen, das für drei Flaschenhalter. Die Gabel vorne ist gespickt mit Löchern. Da kann man irgendwelche Gepäckstücke noch dran flanschen. Für Schutzbleche ist alles vorbereitet. Genau, also im Prinzip ist es dafür ausgelegt. Ja, 29 Zoll auch passend. Das ist ja auch so aktuell in der Branche, glaube ich, also in der Bikepacker-Branche gerade so angesagt. Ja, das ist schon up to date. 29 Zoll und dropbar, oder? Genau. Keine Flatbar, sehr schön. Nein. Sehr schön. Mensch, da hast du mir was ins Ohr gesetzt hier. Das kenne ich überhaupt gar nicht. Wie heißt das? Cinelli? Hobo Bottleg Geo. Ach, alles klar. Hobo. Das habe ich eben nicht verstanden. Genau. Alles klar. Hobo. Das habe ich doch schon gesehen. Genau, da gibt es drei verschiedene Ausführungen. Und das Geo, so das Adventure-Rad. Es gibt so eine Semi-Cross-Ausführung oder Semi-Gravel-Ausführung und noch so eine Straßenausführung. Es gibt drei verschiedene Hobo Bottleg. Kann es sein, dass ich das auf deinem Instagram-Kanal gesehen habe? Das ist gut möglich. Wenn es blau war, dann war es das, ja. Sehr cool, sehr cool. Okay. Das heißt, damit hast du schon so einige Events mitgemacht mit dem wahrscheinlich jetzt schon, ne? Genau. Okay, Stahlrahmen, sehr schön. Ich werde das mal verlinken in den Shownotes hier, da könnte ich mal ein Bild drüber machen. Spannend. Und das fährst du mit welcher Schaltung? Einfach oder zweifach das? Das fahre ich mit einer Einfach 11. Einfach 11. Ja, komisch. Genau. Ne? Also ich sehe das. Aber ich muss sagen, ich habe sie ein bisschen modifiziert. Da es ja, beim Bikepacking oft auch mal wirklich Hügel hoch geht, nicht so ganz wie beim Gravel, sondern wirklich, da geht es manchmal ins Eingemachte, habe ich hinten dann auf 11,50 umgespurt. Da war früher mal 11,42 drauf, das hat mir dann doch nicht gelangt und da musste ein Rettungsring drauf. Ja, bei einmal 11 fehlt was. Ich habe es bei einem meiner auch umgerüstet auf 11,50. Was hast du da genommen? Die Sunrace oder die SLX? Ja, die Sunrace. Nee, ja. Die Sunrace. Ja. Sunrace, bin ich voll zufrieden mit. Ja, die habe ich auch beim ersten Mal beim Einbau. Ich weiß nicht, wie es angegangen ist. Ich habe dann total Anfängerfehler gemacht. Beim ersten Einbau habe ich vergessen, den Ring dahinter reinzusetzen. Der war nämlich gar nicht dabei. Und dann hat die auf meiner Narbe geklappert. die war total lose. Also irgendwie hat das ja geklappert. Ich habe das sogar gesehen, dass du da hast du auch einen Podcast oder irgendwie, es gab eine Aufnahme davon, Video, irgendwas genau. war. Ein Video, genau, ich erinnere mich. YouTube-Video, genau. Ja, ja, ja. Genau, und dann ganz einfach in den Fahrradladen und sag, hier, ich brauche eine Distanzscheibe, ja, hier, komm, nimm mit, ne, fest. Ich hab den nicht gebraucht. Bei mir hat es einfach so funktioniert. Das kommt auf den Freilauf, glaube ich, auch an. Ne? Ich habe den Road-Freilauf, also bei meinen Canon, der Slate war das, da habe ich den Road-Satz, also nicht den MTB-Freilauf, sondern den Road-Freilauf und da braucht er wohl diesen Distanzring hinten. Habe ich jetzt gelernt. Aber ich bin damit auch begeistert. Also der Rettungsring, der hilft wirklich. Ja. Der hilft wirklich. Der hilft echt gut, weil bei Packer, wie du es sagst, geht es ja schon mal hügelig, wie man gravelt zur Rande, aber da fehlt der Rettungsring mit schwerem Gepäck, ne? Genau, das Gepäck macht nämlich dann das Problem eigentlich, genau, ja. Ja, nicht die Kondition, ich glaube, die ist da, aber das Gepäck, was fährst du ja, vorne in der Kurbel? Das Gesamt. Vorne die Kurbel ist, du meinst, was ich da gespurt habe, ja, drauf? Genau. 32. Wow. Schon klein. Ja, okay. Ja, sympathisch. Hab ich auch. Ich habe eine 32 und eine 34. Ich habe beide mal zum Testen bekommen und ich bin bei der 32er hängen geblieben. Ich habe eine 32er drauf. Dass viele sagen, wo willst du denn damit hoch? Mount Everest, mach mal eine Bikepacking-Tour, bepack das Rad und dann fahr mal ins Schwarzwald oder so, ne? Dann wird's lustig. Genau, weil das darf man nicht vergessen. Ich hatte dann ein Systemgewicht vor dem Rad, glaube ich, 25 Kilo oder sowas, ja. Mhm. Und da ist man dann wirklich froh, wenn man da entspannt irgendwelche Hügel hochtriebeln kann und muss nicht pressen wie ein Idiot, ja. Ja, oder halt schieben und dann mit den Schuhen, ne? Mit Gliedschuhen den Berg hochschieben im Feingeröll. Das macht Spaß. Auch schön. Das ist sehr schön, ja. Ja, da merkt man schon, also man muss sich echt motivieren, man muss sowas wollen, ne? Ja, man muss sowas wirklich wollen. So eine Bikepacking-Tour, da muss auch die Technik ein bisschen mithalten. Das ist schon interessant. Fährst du da tubeless oder auch Schlauch dann bei deinem Bikepacking-Rad eigentlich? Bei dem Bikepacking-Rad fahre ich auch tubeless, aber erst seit kurzem. Ich hatte nämlich ärgerlicherweise bei einer Ausfahrt oder bei einer Tour besser gesagt, kurz vor zu Hause einen Platten und das hat mich wirklich sehr geärgert, weil ich den Mantel nicht von der Felge bekommen habe, der war so fest drauf. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss man irgendwie ändern. Und dann bin ich auf tubeless umgestiegen, jetzt vor kurzem erst, und bin aber hellauf begeistert. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht schon vorher gemacht habe. Ich habe, glaube ich, viel zu lange an alten Zöpfen gehangen und hätte das viel früher schon mal versuchen sollen. Ich kenne ja ganz viele, die das schon haben, aber irgendwie dachte ich, Schlauch kannst du, bleibst du bei deinen Leisten, Schuster. Aber jetzt habe ich festgestellt, ich hätte es schon viel früher machen sollen. Interessant, das sagen wirklich viele, nicht alle. Es gibt auch viele Werkzeuge, die gesagt haben, nee, das war mal ein Exkurs, das will ich nicht nochmal zu tubeless, aber wirklich viele sagen, genau wie du, wieso habe ich das nicht früher schon gemacht, ne? Das ist doch super jetzt. Ja. Also ich will es auch nicht mehr wissen. Also jedes Rad, also was ich kriege, das fahre ich erstmal, so wie es ausgeliefert wird, auch mit dem Schläuchen, aber dann nach und nach rüste ich um. Das, was ich jetzt habe, ist wieder alles tubeless. Also ich bin hellauf begeistert von. Das ist ja, du hast ja selber auch zum ersten Mal dich damit befasst. Das ist eigentlich nicht wirklich schwierig, ne? Das ist, also beim ersten Podcast, die letzte Ausgabe im Biking Tom auch drüber unterhalten, der jetzt auch mal ausprobiert. Das ist ja eigentlich keine Raketenwissenschaft, ne? Nee, ist es gar nicht. Und es macht tatsächlich auch ein bisschen Stoll, wenn es funktioniert. Ja? Also wenn man es hinbekommen hat, da ist man wirklich auch glücklich, muss ich echt sagen. Es ist nicht einfach nur ein Schlauch reingezogen, sondern es ist, ich kann es gar nicht beschreiben. Man muss es einfach mal ausprobieren. Das ist wie eine Geburt, ja. Oh, sorry, nee, das kann nicht. Nee, ich glaube nicht, nee, aber... Ich glaube auch nicht ganz, aber es ist schon erfüllend, wenn das dann funktioniert und wenn es was Neues ist, man kriegt es hin und es macht schon Spaß auch dann, ja, definitiv. Ja, ne? Ich bin zwar beim Fahrrad, ab und zu gucke ich doch drauf, weil ich denke, hält auch alles, aber da hält alles, ja. Ich habe mich auch erwischt, wie ich es erstmal umgerüstet auf tubeless umgerüstet habe, habe ich mich auch erwischt, immer geguckt, ja, im Kopf, ne? du hast es im Kopf, hält das wirklich, wieso? Hält das, da ist kein Schlauch drinne, das kann nicht und irgendwie ist, hast du immer so im Kopf. Und nach ein paar Wochen legt sich das und denkst ja nie mehr dran, ne? Das denkst du nie mehr dran, genau. Dass du da keinen Schlauch drin hast. Also ich erwische mich noch, ich gucke mein Rad runter, wenn ich da losfahre, ich so, habe ich jetzt einen Schlauch oder tubeless drin? Ich so, verdammt, guck aufs Ventil, Glück gehabt, tubeless. Und dann einfach losfahren, Glück gehabt, tubeless. Ja, ja. Aber den Schlauch habe ich trotzdem immer noch mit zum Wechseln, ne? Weil den habe ich auch dabei. Sicher ist sicher, ja, bevor ich dann schieben muss, dann ziehe ich lieber einen Schlauch ein und komme sicher nach Hause. Ja, ja. Hast du noch von Anfang an dicht bekommen, auch den Mantel dicht bekommen? Nein. Nein, wäre die richtige Antwort. Aber das war alles schon gebraucht, das Zeug, und da waren einfach auch schon Löcher drin. Das heißt, ich musste auch schon mit der Salami handwerken und in andere Geschichten. Und ich glaube, wenn ich neues Material gehabt hätte, könnte ich mir vorstellen, dass es gleich dicht gewesen wäre. Aber so habe ich erstmal noch Löcher flicken müssen, die einfach schon drin waren von früher. Und es hat nicht gleich dicht gehalten. Und es hat man tatsächlich auch an den Flanken ein bisschen rausgeschoben, die Luft. Und da kam ich aber zufälligerweise alleine drauf, dass man es einfach mal querlagern sollte, das Rad, mal von der einen Seite, von der anderen, und dann, dass die dichtmäßig innen drin verteilt. Und dann hat es auch einwandfrei funktioniert, ja. Ja, genau. Also auch Pro-Tipp, ja, man sollte neue Reifen nehmen. So ältere Reifen, schon genutzte, habe ich auch probiert. Ja, so wie du sagst, gleiche Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das Löcher waren, die ich reingefahren habe, oder ob das nur an Alter des Reifens lag, dass der porös geworden ist durch die Voreinstrahlung oder so. Also neuer Reifen hilft manchmal, auch nicht immer. Ich habe mit dem WTB ein bisschen Probleme gehabt. Ja, den habe ich, die schicken Dinger mit den schönen Skinwall, die so toll aussehen. Ja, kannst du knicken. Also das ist nicht dicht zu kriegen. Keine Chance. Das ist so dünnes Material mittlerweile. Also habe ich jetzt von vielen gehört, auch die auch andere Marken fahren. Die schönen Hipster, schönen Dinger für die Style-Polizei, der Skinwall, ganz schwer dicht zu kriegen, ganz schwer. Die sind so dünn geworden mittlerweile, das presst so raus, die Dichtmilch. Ich habe den letztens auch nicht dicht bekommen. Neu, ich habe den auch zurückgeschickt, ich habe den Video gemacht hier, ich habe die online gekauft, die Reifen. Neu, aufgezogen, 4 Löcher drin. Also ich habe die nicht dicht bekommen. 2 Tage lang auch wirklich immer schön gelegt, man dreht den, man legt den auf die Seite, dass es ja schön auf die Seite legt, genau. So ein bisschen. Keine Chance, ich habe den nicht dicht bekommen. Und dann einmal in die Badewanne, wie man es früher gemacht hat, ne? Einmal reingehalten, den Reifen, hat wirklich so Luftblasen auf. Edding, Kreise drum gemalt, eingeschickt, 9 gekriegt. Dachte, komm, kann passieren, Serienstreuung, das gleiche schon wieder. Also den Reifen, den nicht mit Tubeless fahren, schade. Jetzt habe ich andere Reifen drauf und darf ich noch als Ergänzung, im letzten Podcast habe ich mit Biking Tom so gestrunzt, ich habe einen super tollen Reifen, der ist aber ganz schön weich, aber hält dicht, die Dichtmilch, Update, hält nicht dicht. Also der hält schon, aber der ist so weich, da habe ich jede Menge Cuts drin, ne? Also der zieht das wirklich an, der hält die Luft. Immer noch, also ich muss den alle 3 Tage mal ein bisschen aufpumpen, aber man sieht den Reifen wirklich überall so dunkle Stellen, wo die Feuchtigkeit austritt. Also das sprudelt nicht raus, aber der Reifen ist von außen nass an 5 Stellen. Und der ist jetzt gerade mal 450 Kilometer gefahren, 450, 500 Kilometer gefahren. Ja. Schade. Schade. Schade, ja. Schade. Naja, jetzt ziehe ich neu auf. Jetzt ziehe ich nächste Woche neu auf. Das ist mir... Man muss ja irgendwas testen jetzt, ne? Irgendwie in der Corona-Zeit. Ich weiß nicht, wie hältst du es? Du fährst auch jetzt zur Corona-Zeit, ne? Wahrscheinlich alleine. Bisschen. Genau, ich fahr jetzt alleine. Ich komme auch aktuell von der Zeit her nicht ganz so viel dazu, wie ich mir das gerne wünschen würde. Genau, aber da jetzt die ganzen Events, bei denen ich eigentlich teilnehmen wollte, ausfallen, dachte ich, gut, dann nutze ich die Zeit einfach und scoute für mich selbst für 21 schon ein paar Sachen vor. Das ist halt auch was, ja. Also muss man einfach gucken, wie man es irgendwie sinnvoll verpackt, Stimmt. wie man mit der Zeit umgeht. Du brauchst ja jede Menge Strecken zum Scouten. Du hast ja viel gemacht schon, viel geplant, und das ist ja gerade, ja, schade, ne? Dieses Jahr, deine Veranstaltung, wie viel hast du geplant? Also das waren 3, glaube ich, bei dir, ne? Ja, ich hatte dieses Jahr 3 Veranstaltungen geplant, genau, wobei die erste im Mai gewesen wäre, das kann man eigentlich knicken, ja, obwohl ich dann knapp, offiziell, ne? Abgesagt habe. Ja, das sehe ich gar keine Chance. Eine ist im September, das könnte vielleicht was werden, und die eine dritte ist im Oktober. Also bei den 2 könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass es vielleicht was wird, aber ganz sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht. Ja. Okay, das heißt, du bietest ja eigene Events an. Das heißt, einmal, genau, wie du sagtest, hier im September die Wetterau hoch 3, im Oktober, genau, die Wine Barrel Gravel Second Ride. Wine Barrel, das macht mich ja schon ganz wuschig. Oh, das macht mich schon ganz wuschig. Aber was mich nicht wuschig macht, ist Oktober. Im Oktober, ich bin abgehärtet, ich fahre ja auch im Winter eigentlich durch, aber Bikepacking draußen, weiß ich nicht. Aber es ist Weinfässern, ne? Ja, es war auf jeden Fall, wie die Teilnehmer sagten, eine Premium-Veranstaltung. Und die war letztes Jahr, glaube ich, ein, zwei Wochen früher und hatten super Wetter. Also die Sonne hat gescheint den ganzen Tag. Das kann man natürlich jetzt nicht planen und buchen, aber ich gehe einfach davon aus natürlich, dass das Wetter gut wird. Und das war also wirklich super. Ich glaube, es war gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, dass es nicht mehr im Sommer war, weil schon auch viele Höhenmeter waren. Und ich bin das Ganze ja ein paar Wochen vorher auch nochmal abgefahren. Es war einfach unglaublich warm und ich war froh über jeden Schluck Wasser und von daher denke ich, war es da eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt, ja. Okay. Und ich gehe auch davon aus, dass auch das wieder gut wird. Ich habe ja schon öfter Veranstaltungen gemacht, auch andere in dem Zeitraum und eigentlich ist es kein Problem, ja. Du hast ja letztes Jahr viel angeboten, ne? Ich habe ja viel in meinen Kalender aufnehmen dürfen immer, ne? Deswegen bin ich auch, sind wir zusammengekommen und sagte, hey Pascal, ich habe da ein paar Events. Das waren ja ganz schön viel letztes Jahr. Dieses Jahr kannst du natürlich in die Pfeife rauchen. Das ist gelaufen eigentlich. Was können denn deine Teilnehmer so erwarten bei diesen Events, die du so anbietest? Das sind ja alles Overnighter, wie ich gesehen habe, ne? Die gehen über. Ja. Genau, also ich bin ja breit aufgestellt, würde ich mal so sagen. Also es gibt Sachen, da kann man einfach mitfahren. Da biete ich einen Group Ride an. Das eine war zum Beispiel, da sind wir am Karfreitag, was leider dieses Jahr auch ausfällt, sind wir mit dem Zug gemeinsam nach Fulda gefahren und sind dann zurück als Group Ride den Bonifatiusweg, den Pilgerweg nach Frankfurt zurückgefahren. Also solche Sachen zum Beispiel mache ich, da kann man einfach zusteigen, wenn man Bock hat, und dann fahren wir zusammen zurück. Dann habe ich zwei wirkliche Bikepacking-Events gehabt, wo man einmal in den Spessart gefahren sind mit Gepäck am Rad, einmal in die Pfalz und haben da, es gibt so ausgewählte Plätze, Trekkingplätze, die man buchen kann. Da darf man tatsächlich Feuer im Wald machen und auf diesem Feuer auch grillen. Und da gibt es nicht sehr viele und wie gesagt, die kann man buchen und da hatte ich jeweils einen in der Pfalz im Spessart gebucht und da sind wir da hingeradelt. Leider im Spessart, in der Pfalz, im strömenden Regen, das war nicht ganz so glücklich. Und aber wir hatten dann, Gott sei Dank, neben dem eigentlichen Lagerplatz gab es irgendwie noch eine Hütte und die konnten wir dann okkupieren mit Überdachung und auch Grill sogar. Und also da haben wir wirklich noch Glück gehabt. Und genau, also da hat man das ganze Gepäck dabei und dann gibt es manchmal auch Sachen wie den Weinbell Gravel Ride. Da ist mit Gepäcktransport, Verpflegung unterwegs, mit Buffet abends, mit Frühstücksbuffet, also ein rundum sorglos Paket im Endeffekt. Also ich bin da ganz vielseitig aufgestellt. Okay, das ist interessant, genau, mit einem festlichen Barbecue, das ist der Endgegner beim Barrel Gravel. Das ist so ein Bereich Glamping, ne? Und das andere, was du anbietest, das ist wirklich, ne? Das war schon mehr als Glamping. Also wie gesagt, da gab es zwei Verpflegungsstellen auf dem Hinweg. Mit allem, was man sich vorstellen kann, alkoholfreies Bier, süßes, saures, salziges zu essen, also Obst, Gemüse. Ich habe da wirklich alles aufgefahren, was man so sich vorstellen kann, um das Herz zu erquicken. Und genau, die Übernachtung und alles war alles super Sache. Also es war schon mehr als Glamping, definitiv. Und man kann es aber auch rustikal haben. Genau, man kann auch dann einfach mit Matte, Isomatte und wir kaufen uns irgendwo zwei Würstchen, die wir dann einfach auf den Stock grillen. So kann es auch sein und auch total toll. Perfekt. Letztlich die ganze Nacht regnet. Es gab so ein paar Hörerfragen auch von der ersten Ausgabe schon. So die fragen unter anderem, was kann man bei so Bikepacking-Touren eigentlich so für Strecken erwarten? Also wie lang sind so Strecken eigentlich und wie schafft man es sich denn bei Strecken am Tag von über 100 Kilometer in Gravel-Strecken, wie kann man sich dazu motivieren, sowas überhaupt anzugehen? Hast du da eine Antwort für? Also klar, Strecken, weißt du ja, wie lang die ungefähr sind, so am Tag. Was hat man da so am Tag ungefähr zu erwarten, wenn du fährst? Also es ist jetzt ganz unterschiedlich. Das richtet sich vor allem auch nach den Höhenmetern. Ja, also die Streckenlänge und Höhenmeter, die sind ja ganz eng verquickt. Viele Höhenmeter heißt eher meistens kürzere Strecke. Genau. Wenn man nicht so viele Höhenmeter hat, kann man einfach auch ein paar Meter in der Strecke machen. Und also letztes Jahr Wine Barrel Gravel zum Beispiel, das waren, ich muss lügen, aber ich glaube, es waren 120 und die Hinfahrt und trotzdem 1700 Höhenmeter. Also es war schon nicht ganz ohne. Und ja, die Motivation, also für mich zum Beispiel, ich bin halt total gerne im Wald. Also ich liebe es einfach, durch die Natur zu fahren. Und das ist einfach so schön. Und dann entdecke ich immer neue Flecke, wo ich vorher noch nicht war. Oder ich fahre die Tour andersrum und entdecke sie neu. Also das ist so meine Motivation, einfach immer wieder lange Strecken auch zu fahren. Also ich finde es einfach toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch, glaube ich, ein Faible für lange Sachen. Das hat sich aber auch erst in der letzten Zeit so entwickelt. Ja, da kann ich zustimmen. Das geht mir sehr ähnlich. Also gerade so Anfänger, die sowas erstmal machen wollen, die es noch nie gemacht haben, die denken sich auch, boah, da sind jetzt nur Typen bei mit stählernen Beinen, die hier hunderte von Kilometern am Tag machen. Nee, die reißen mal eben die 120 Kilometer mal eben so vom Frühstück ab und den Rest machen die als Kür hier und lachen uns aus, wenn wir nach 80 Kilometern absteigen und schieben. Ich weiß, dass viele so die Hürde noch im Kopf haben, eine Blockade haben, zu sagen, ah, da will ich doch gar nicht so groß einsteigen. Das ist recht schon so ein Ding, ich bin noch nie 100 Kilometer am Stück gefahren mit Gepäck und auch noch mit fremden Leuten, wo ich nicht weiß, was haben die für einen Leistungsstand. Was würdest du so Leuten empfehlen, die mit sowas auf die zukommen würden zum ersten Mal und sagen, oh, ich bin noch nie 100 Kilometer gefahren, noch nie mit Gepäck, ich habe noch nie draußen geschlafen und ich weiß gar nicht, ob ich sowas schaffen soll oder schaffen kann. Was würdest du ihnen raten? Also ich hatte ja sowas auch, ja. Mich haben die Leute ja auch gefragt, ähnlich wie du die Frage auch gerade an mich stellst. Dann habe ich immer versucht abzuklopfen, was sie denn schon gemacht haben, ja, um mir ein Bild ungefähr zu machen von dem, was sie ja für einen Leistungsstand haben. Wobei ich das ja so halte auch, also wenn wir irgendwo gemeinsam hinfahren, dann warte ich natürlich auf den Letzten, ja. Also man kriegt das immer irgendwie hin, dass man in der Gruppe alle zufrieden bekommt, dann lässt man die Leute vorfahren bis zu einem gewissen Fixpunkt, da trifft man sich dann wieder. Oder also da gibt es ja viele Möglichkeiten, so ein bisschen Führungsstil in der Gruppe zu haben, auf jeden Fall gemeinsam ankommen, das ist ganz wichtig, definitiv. Muss man halt so ein bisschen ausloten, den Leuten vielleicht auch ein bisschen Mut zusprechen, die Strecke ein bisschen im Blick haben, um zu wissen, okay, wo fährt man lang? Gibt es denn Möglichkeiten auszusteigen? Ist denn eine Bahn in der Nähe, wo man sagen kann, okay, lass dich einfach mal drauf ein, probier es aus und wenn es nichts wird, kannst du nach 40 Kilometern ausscheren, nach 60 Kilometern ausscheren oder wie auch immer. Es gibt auf jeden Fall immer den Weg, wieder zurückzukommen mit irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn man das so ein bisschen im Blick hat, glaube ich, kann man die Leute auch dazu motivieren, mal den Schritt zu wagen, weil sie wissen, okay, ich muss auch gar nicht bis zum Schluss und es ist auch gar kein Problem, wenn ich abbreche, ja. Also ich meine, ich habe auch schon Sachen abgebrochen, weil einfach, es geht nicht, ja. Da muss ja, manchmal ist einfach, da passt das Wetter nicht oder die Tagesform passt nicht oder ich habe was Falsches gegessen. Da gibt es ja viele Faktoren, warum was nicht klappen kann. Oder ich habe einen Materialschaden, ein Kapitaler, kann ja auch passieren. Und ich glaube, wenn man das so, wenn man die Angst den Leuten einfach so versucht ein bisschen zu nehmen und zu sagen, okay, es gibt viele Ausweichmöglichkeiten und es ist kein Muss, es ist ein man kann, wenn man will, aber man muss nicht bis zum Schluss. Ich glaube, dann ist es gut zu schaffen und da kann man auch getrost mitfahren und wenn man dann irgendwie ausscheidet, glaube ich, braucht man kein schlechtes Gewissen haben oder sonstiges, ja. Das ist keine Niederlage. Ich würde es sowieso gar nicht so sehen. Es ist auch einer der Gründe, warum ich, glaube ich, solche Sachen jetzt mehr mache mit dem Bikepacking, mit dem Gravel, weil der Wettbewerbsgedanke da eher zweite, dritte oder vierte Stelle hat. Ich komme ja eigentlich vom Rennrad und da hatte ich irgendwann die Schnauze voll mit dem Wettbewerbsgedanke. Und ich fand es dann irgendwie viel toller, mit Leuten gegen den Berg zu fahren und abends zwei Bier mit denen zu trinken, als am Berg irgendwie versuchen, den anderen abzuhängen und dann ist eh keiner mehr im Ziel und jeder muss sofort ins Bett, weil es der Rennfahrer macht. Am nächsten Tag muss er wieder fit sein. Also deswegen bin ich auch eher zu dem Gekrevel und Bikepacken gekommen, was ich jetzt eher so mache, weil mehr Lust einfach dahinter steht und mehr Genuss und weniger dieser Gedanke, unbedingt immer der Erste sein zu müssen. Wobei ich nicht sagen will, dass da nicht auch Leute mitfahren, die schon auch wirklich Ambitionen haben, wenn sie mit mir fahren. Aber das können sie ja auch. Wir müssen ja nicht alle zusammenfahren die ganze Zeit. Das ist ja gar kein Problem. Auch die können dann einfach Gas geben und sich austoben, wenn sie wollen. Das ist ja völlig legitim. Das ist das Tolle daran. Also ich hätte es nicht besser sagen können. Chapeau, ja, genau so sehe ich es nämlich auch. Zu den Anfängern, klar, einfach mal versuchen. Man kann nicht versagen, man kann nicht verlieren, man kann nur gewinnen, an Erfahrung nämlich. Genau, klar. Genau. Ich würde vielleicht noch den Anfängern, wenn die sowas noch nie gefahren sind, vielleicht noch einen Tipp geben. Fahr mal für dich selber vielleicht mal so einen Tag und guck mal, wie weit du so kommst. Einfach mal die Grenze selber ein bisschen ausloten, einfach dann das Fahrrad mal vollpacken, einfach mal ein bisschen Gepäck, ein bisschen Gewicht dran und dann fahr einfach mal. Also so habe ich es gemacht. Ich habe einfach für mich, bevor ich mich an eine Bikepacking-Tour mit anderen rangetraut habe, einfach mal für mich selber mein Fahrrad beladen, morgens losgefahren und mal gucken, wie weit komme ich denn überhaupt. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, so das will ich jetzt erreichen. Ich will jetzt 120 Kilometer jetzt einfach mal durchfahren und habe mir genauso wie du auch gesagt, natürlich kann man unterwegs natürlich auch anhalten. Es kann passieren, dass man vielleicht irgendwo abbrechen muss, weil wie du sagst, ja, man schafft es vielleicht doch nicht, man will es nicht schaffen, man will sich nicht kaputt fahren. Da hat man noch unterwegs sich ein paar Bahnhöfe eingeplant, vielleicht 2-3 Bahnhöfe, wo man sagen kann, komm, von da aus kann ich mit der Bahn nach Hause fahren oder ich rufe zu Hause an mit dem Auto, hole mich mal wieder ab. Ist auch keine Weltreise, mal eben sich abholen zu lassen, aber einfach selber mal ein bisschen ausprobieren, wie weit komme ich denn überhaupt? Also nicht nur die Hausrunde von 20 Kilometer mal fahren und sagen, ey, ich bin fit, oder 30 Kilometer, sondern wirklich mal selber ausprobieren. Einmal für sich selber gucken, wie weit komme ich denn? Und ich habe die Erfahrung gemacht, wie ich es erstmal gemacht habe, geschafft habe, dachte ich, jo, ich bin soweit. Genau, ich schaff's jetzt, super, ich bin dabei und nicht, ach, das will ich nochmal, will ich besser machen, einfach nur, man weiß es einfach, ne? Man weiß einfach, ich kann es schaffen. Ich weiß, ich schaffe es, mein Material schafft es, meine Kondition schafft es, mein Kopf schafft es, also mein Geist schafft es, das zu fahren. Das ist ja auch so eine Sache. Und klar, zusammen abfahren, zusammen ankommen, das ist wichtig. Schön, dass du es auch gesagt hast. Zusammen abfahren, zusammen ankommen ist für mich genauso wichtig. Die Racer kannst du racen lassen, sag, komm, mit 3 Kilometern, da ist eine Tankstelle, da treffen wir uns. Pack schon mal das Bier kalt. Wenn wir ankommen, ist der Grill an, das Bier ist kalt, dann fahren wir dann weiter. Das ist auch wichtig. Ja, das sehe ich auch so. Und der Renngedanke, ja, ich weiß, es teilt sich gerade so ein bisschen. Die Gräfe-Szene. Also die gibt es auf jeden Fall. Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ja. Also auch was alles so Belgien ist und so. Ja, das sind Racer, ja. Genau, also da geht einfach die Post ab, muss man ganz klar sagen, ja. Das sieht man ja auch, wenn man Bikepacking-Events zum Beispiel ein bisschen verfolgt. Da gibt's ja immer so 1-2 Leuchttürme, die auch so aus der Region kommen, die alles platt machen, die in Windeseile da irgendwie horrende Strecken von 600, 700, 800, 900 Kilometern wegspulen. Scheinbar ohne Schlaf. Also da gibt's schon auf jeden Fall ein paar Koryphäen, wie jeder Sportart, die gibt's überall, ja, ganz klar. Egal. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass das Gros schon nicht ganz so aufs Racen aus ist, sondern also schon sportlich fahren, definitiv sportlich fahren. Mhm. Ja, es darf auch ein bisschen wehtun, man darf sich anstrengen, ja. Aber es geht nicht ums Podium, ja. Also so unglaublich kompetitiv geht es da nicht überall zu. Noch das nicht, ist auch, ja. Glaube ich, was. Ja, vielleicht geht es auch bald irgendwie so eine Schere, die aufgeht, wo sich einfach die Events nochmal teilen. Ja, wo man sagt, okay, oder die Veranstaltung, das ist eher so, also ich habe ja auch noch eine andere Eventnummer, wo ich Crosser-Rennen im Winter anbiete. Und das ist eigentlich schon eher, das war auch mal der Ursprung, da geht es ums Eingemachte, definitiv. Ich habe mich da zwar mittlerweile auch schon sehr zurückgezogen und fahre die Strecke zwar, aber nicht mehr ums Eingemachte, aber die ersten 10, die geben sich da immer wirklich alles, ja, bis zum Blut. Da gibt es auch einen Ortsschildsprint am Schluss und alles, ja. Genau. Also du sagst es gerade, also die Cyclocrosser, die sind ja ein bisschen sportlicher unterwegs, die haben ja eher den kompetitiven Charakter, weil da gibt's ja auch Rennen, da gibt's ja auch die UCI, genau. da gibt's Regeln, da gibt's wirklich Rennen, die man fahren kann, offizielle Rennen sogar richtige, und das gibt's bei uns beim Gravel ja derzeit, ich betone, noch nicht. Noch nicht, nein, aber noch nicht. Ich glaube auch, es kommt bald, ja. Es ist in Mache, und ich glaube zu wissen, dass Corona da einigen gerade Strich durch Rechnung gemacht hat, weil dieses Jahr sollte es, glaube ich, starten. Da sollten wohl einige Dinge starten dieses Jahr, dass man da auch die ersten Gravel-Wettbewerbe und Races auch fährt. Ich weiß, dass dieses Jahr welche gefahren werden sollten, und die sind wohl jetzt erstmal ad acta gelegt. Das wurde leider noch nicht wirklich veröffentlicht. Ich weiß aber, dass das stattfinden sollte. An 2 Events weiß ich, dass da unter Beobachtung von oder Beteiligung UCI auf jeden Fall da was passieren sollte. Mit auch Zeitnahme und sowas alles, sagen Gravel. Ich glaube, da teilt sich auch so ein bisschen gerade was. So wie du sagst, es gibt welche, die haben den Drang, die wollen das machen. Finde ich auch toll. Sollen sie machen, habe ich früher auch gemacht. Mit Mountainbike-Rennen habe ich auch gemacht. Fand ich toll, ein paar Races zu fahren. Aber ich habe mich da schnell wiedergefunden im hinteren Drittel und gesagt habe, lass die mal fahren, ne? Lass die mal fahren. muss ich jetzt nicht. Ich finde das einfach nur schön, einfach mal da so ein Race mitzufahren und auch super gut anzukommen. Nicht als Letzter, aber wenigstens im hinteren Drittel gut anzukommen und nicht ausgepaut zu sein, aber einfach ein bisschen Gas zu geben, fand ich schon nicht schlecht. Aber ich habe nie Ambitionen gehabt zu sagen, komm, ich muss vor im ersten Drittel mitfahren, weil dann müsste ich auch, so wie du gesagt hast, mich danach sofort hinlegen und dann bin ich tot danach. Da hab ich aber keinen Bock drauf. Für mich ist das eher so das Erlebnis. Deswegen, ich gehöre auch zu der, ja, zur ersten Seite noch erstmal ein lecker Bierchen, mach mal einen Grill an und dann reden wir mal über das, was wir alles so gesehen haben. Hast du auch das Eichhörnchen gesehen? Ey, hast du die drei Kaninchen hinten gesehen? Und das Reh hast du auch gesehen? Ja, haben wir alles gesehen, danke. Jeder hat Fotos von allen Blümchen gemacht, von allen Bäumen gemacht, die da im Weg lagen. Alles fertig. Das ist für mich alles klar, dann habe ich alles erreicht, dann bin ich innerlich zufrieden, dann ne, ich muss da nicht nur zum Stress bei der Arbeit mich da auch noch stressen. Da finde ich das auch eher schöner beim Gravel. Alles kann, nichts muss. Wer racen will, der soll. Genau, alles kann, nichts muss, genau. Ne, der kann, jupidu, ab bis zum nächsten, der kann einen Ortssprint mit dem Gravelbike machen, wie er lustig ist und ich komme dann halt, wenn die Würstchen gar sind. Das ist, und da ist auch komisch, also auch keiner, der Sauer kann eh keiner sein, aber das ist halt so, ne, das wird so akzeptiert. Ne. Beim Gravel ist das, ich finde es ja, ziemlich entspannt. Es ist anders, ja genau. Also mein erster Event, an dem ich teilgenommen habe, war 2016, das war einer so der ersten überhaupt im Schwarzwald. Und da habe ich einfach was ganz Neues kennengelernt, weil ich ja, wie gesagt, eigentlich vom Straßenrennen komme, dass unterwegs irgendwie, da gab es dann Kaffee und Kuchen und man ist stehen geblieben, hat sein Rad hingestellt, an den See gesetzt und irgendwie Wahnsinn, ne? Ein Blöschchen gehalten. Und ich dachte, das ist ja was ganz Komisches, aber es ist cool, es macht Spaß, definitiv, ja. Und dann gab es noch mal irgendwie was, da gab es dann irgendwie, was weiß ich, alkoholfreies Bier und Hartwurst und Käse. Und ich dachte, das ist immer eine ganz andere Art von Verpflegung und ich finde die super. Ja, immer diese Isogel, diese Banane, das war einfach was völlig anderes und auch wirklich entschleunigt. Also es war schon auch eher, also es war schon sportlich, aber es war entschleunigt. Es war nicht mehr so, wie ich es ursprünglich kannte. Und ich dachte, boah, das ist echt schön. Das macht wirklich Spaß. Und mit einer tollen Landschaft, irgendwie tolle Natur, die man da sehen kann, die abseits auch der Straße ist, Weltklasse. Ja, das hat mich dann wirklich völlig fasziniert. Und dann war ich eigentlich gefangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mit Menschen reden, ne? Du kannst zwischendurch mit Mitfahrern reden, ne? Du kannst ein Schwätzchen halten, wenn du keinen Bock hast, dann lässt dich zurückfallen oder fährst voraus, hast den nächsten dabei, ne? Immer wieder toll. Also ich habe es bei keinem Event gehabt, ich habe bei keinem Event immer dieselben Mitfahrer gehabt. Immer ein bisschen durchmischen. Der eine sagt, komm, ich habe Bock, ich will Gas geben, ja, fahr los, dann kommen die nächsten hinterher oder du fährst los. Das ist toll. Das ist echt toll. Wobei ich aber trotzdem glaube, um nochmal das Thema aufzugreifen, dass die UCI da irgendwas an den Start bringen wollte dieses Jahr, ich glaube nicht, dass es so ein Feuer entfachen würde wie in der Rennradszene. Also ich glaube, es würden doch mehr Leute, oder ich hoffe ehrlich gesagt nicht, ich hoffe, dass mehr Leute eher so es für sich nutzen und nicht da so eine große Rennszene draus wird, wie bei der Rennradgeschichte. Der UCI wünscht es bestimmt, klar, aber ich als User, unabhängig von meinen Events, fände es schade, wenn da so eine Szene sich so groß entwickeln würde und etablieren würde. Meinst du nicht, wir könnten davon profitieren, damit man auch ein bisschen anderes Material bekommt und so ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, Gravel hat sich ja schon extrem weiterentwickelt. Ne? Das ist ja aus der Nische explodiert. Ja. Das Thema ist ja explodiert und es gibt ja keinen Hersteller mehr, der nichts in Regal liegen hat, wo nicht das Wort einmal das Gravel-Wort draufsteht. Ne? Da gibt es ja eigentlich mittlerweile von jedem etwas. Aber ich bin auch dabei. Ich glaube, in Deutschland wird es schwierig. Ich glaube, die Belgier, die scharren schon mit den Hufen. Die wären, glaube ich, schon gestern lieber mit dabei und die Franzosen und Holländer als wir bei so einer Rennserie. Aber wenn ich mir so Sachen anschaue, jetzt Laurens ten Dam, der Holländer, der ist ja jetzt auch im Ambassador für Wahoo, für Gravel Series. Da weißt du schon ungefähr, in welche Richtung das Ganze so ein bisschen geht, ne? Gut, er hat ja schon zwei oder drei Events gemacht, Laurens ten Dam, jedes Jahr, ja. Also richtig, ja, genau. Mit der einem macht das ganze Festivalspektakel dabei. Das ist du auch, sagst es, ja. Festival, das ist, auch das ist gut, auch ein anderes Thema, schwierig in Deutschland, glaube ich, aber die Holländer und Berger kriegst du damit sofort abgeholt. Der hat ja dann sein Kurbelfest und sein Gravel Raid, die beiden Events im Jahr, die er macht, finde ich auch gut. Und wie gesagt, ihn haben sich jetzt ein bisschen genommen, so als Profi-Rennfahrer, als der ist ja retired, der ist jetzt im Ruhestand und der ist ja sowieso jetzt der Gravel. Fetischist sage ich jetzt mal nicht, das ist eher so, ja, der ist im Gravel sehr zugetan, der mag das sehr und den haben sie jetzt aber wirklich engagiert, so ein bisschen als Galionsfigur für den Race Gravel, weil er hat ja wirklich, wie heißt das schön, Ride Fast, Diff, verdammt, sein Leitspruch. Ich hab's vergessen. Ich weiß ihn auch nicht. Das ist ein Racer und ich glaube, da versucht man das gerade so ein bisschen hinzubekommen, das Thema Gravel, so einige, auch Unternehmen und Firmen, die da Interesse rein haben. Aber ich glaube, das wird sich da so ein bisschen aufspalten, so in die Szene der wie sagt man so schön, der barttragenden Flanellhemdträger, die sich ein Bierchen trinken und der Spandex, sag ich jetzt mal, Racer, das wird da vielleicht so ein bisschen auseinanderdriften, vielleicht. Aber ich sehe es eigentlich relativ entspannt. Zuerst dachte ich auch, um Gottes Willen, wie ich es erstmal davon gehört habe, dachte ich, wie es mir einer gesagt hat, finde ich nicht so gut. Und dann habe ich aber auch drüber nachgedacht, es kann echt keine Verlierer geben dabei, ne? Also, das finde ich jetzt. Also, sagen wir mal so, also für die Radbranche generell ist es sicherlich gut, ja. Mhm. Da wird's, also kann man definitiv so sagen, glaube ich. Hört sich verrückt an, aber ich sehe ehrlich gesagt die Verwendung dahinter noch nicht ganz, weil es gibt ja eigentlich die Crossrennen schon. Ja. Und beim Gravel habe ich einfach statt 32 mm dann einfach 40 mm drauf, aber sonst ändert sich gefühlt nicht so viel. Deswegen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das ist so. Du sagst es, ne? Also den meisten ist es ja auch, die es wirklich bewusst und sagen, ja mein Gott, so ein bisschen so das Crosser, da kann man ja alles nehmen. Das ist ja stark reglementiert, das ganze Thema, ne? Da kannst du nicht mit irgendwas antreten. Da muss ja ganz klar auch eine gewisse Reifenbreite fahren und gewisse Rahmen auffahren dafür, ne? Das wird ja alles überprüft und reglementiert. Das hast du beim Gravel halt überhaupt nicht, ne? Und da haben wir natürlich auch viele Angst, dass es vielleicht auch da wieder reglementiert wird und sagt, da kriegen wir wieder einen Standard, wo sie halt dran halten müssen, dass wir auch wieder doof, dann geht der Markt auch wieder dahin, den die nicht wollen. Es gibt ja durchaus Leute, auch Biker, die wollen ihre 2,5 Zoll oder 3 Zoll Reifen fahren auf ihrem Gravel. Warum auch nicht? Ne? Steht ja jedem frei, was zu machen. Und weil derzeit entwickeln die Hersteller ja alle wie so ein, Vieh aus so einem Malkasten einer Dreijährigen. Die machen einfach alles möglich, was man so ins Kopf hat. Ne? Ich habe mir nie träumen lassen, dass hier irgendein Gravelbike auf den Markt kommt, wo du dir einen 2,5 Zoll Reifen reinpacken kannst. Ne? Also ich bin ja schon froh, wenn man 43 mm Reifen bei mir irgendwo reinpasst. Und wenn ich mir vorstelle, da davon die doppelte Breite noch irgendwo reinzuballern, finde ich interessant, finde ich gut. Ich weiß nicht, ob das da, wenn es reglementiert werden sollte, was es bestimmt wird, wenn es diese Racing-Serie gibt, ob es da vielleicht noch eine Abspaltung der Gravel SE-Serie gibt, so, ne, iPhone, ne, gibt es so eine SE-Serie, das ist halt die Rennserie, da müsst ihr alle diese Gravel-Bikes fahren und der Rest bleibt free, Glaskugel, abgedriftet, aber ich glaube, da wird sich ein bisschen was bewegen. Ich weiß, dass es bewegen wird, aber ich glaube, da wird sich ein bisschen was aufspalten, vielleicht sogar. Die Graveler und die Graveler. Ja, wird sich zeigen, ja. Ja. Werden wir erleben? Auf jeden Fall. Wir werden es so erleben, ja. Das geht verdammt schnell, das Thema, ja. Das geht richtig schnell. So wie unsere Zeit vorbei, ja. Mein Gott, jetzt quatschen wir schon wirklich fast 40 Minuten hier über deine Events. Deine Events in diesem Jahr. Dieses Jahr hast du ja schon kurz angerissen. Ja. Sind weniger, ist also zwei werden es werden. Ja. Ich habe da noch was gesehen bei dir. Du hast da noch so ein drittes Event in petto, habe ich gesehen. Hast du einen kleinen Zeitsprung gemacht, oder? Ich habe es. Ist das ein Event mit Zeitsprung? Kann das sein? Du bist über 21 schon? Ja, genau. Genau, ich habe einen kleinen Zeitsprung bei 21. Ja, da freue ich mich auch schon total drauf. Ja. Stimmt, ja, 21, ja. Da, 21, ja. Ja, da habe ich was auf meiner Lieblingsinsel geplant, genau. Und zwar würde ich 21 gerne in den Herbstferien in den Hessischen biete ich da ein Bikepacking-Event an, dass man einmal um die Insel Korsika herum bikepackt, gravelt. Okay. Und genau, das ist so für 21 mein großes Event, das ich da starten möchte. Es ist eine Besonderheit, es wird nämlich sozusagen kein Scouting davor geben, deswegen läuft es bei mir unter Adventure, das heißt, die Route ist zwar ausgearbeitet, aber wie die jetzt tatsächlich fahrbar ist, das werden wir alle live vor Ort sehen erst, deswegen heißt es dieses okay. Event auch Adventure und ja, ich bin schon ganz oft auf Korsika gewesen, ich liebe diese Insel und da gibt es einfach unglaublich viel Strand, muss man ganz klar sagen und ich glaube, ich habe da 100 Strandabschnitte oder so in diese ganze Tour eingebaut. Also man fährt praktisch immer so nah an der Küste, wie es irgendwie möglich geht, so nah am Wasser. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und das wird bestimmt ein Highlight. Ja, das wird bestimmt toll. Ich glaube, da können wir dann, wenn es ein bisschen genauer wird, ein bisschen mehr dazu erzählt werden kann, von der Planung fortgeschritten ist für 2021, bestimmt nochmal in diesem Podcast ein bisschen drüber reden. Hört sich auch interessant an. Korsika hört sich bestimmt interessant an. Selbstversorgermodus auf Korsika. Kann man sich das vorstellen, wie die üblichen, ich sag mal, Bikepacking-Touren, die man hier auf dem normalen Festland hier so macht, kann man sich das da so auch vorstellen? Genügend Tankstellen, genügend Supermärkte, Wasserstellen oder ist das da besonders? Also es wird schon ein bisschen anders sein. Also es ist eigentlich schon fast Off-Season. Also in den Herbstferien hessischen machen die da die Rollläden so mehr oder weniger schon halb zu für die Touristen. Es ist auf jeden Fall die Infrastruktur nicht so ordentlich wie bei uns in Deutschland gesät. Das ist ganz klar. Also da gibt's, was es da auf jeden Fall gibt, sind viele Flüsse. Also man kommt schon an Wasser, aber das müsste man vielleicht auch noch durch einen Filter jagen, bevor man das auch trinkt. Ja. Quellen gibt es auch relativ viele, aber so versorgungstechnisch mit Nahrung muss man, glaube ich, schon immer gucken, dass man so für ein, zwei Tage oder drei Tage was dabei hat. Also es kommt immer darauf an, welche Strecke man auch bewältigt. Es kann sein, dass man durch Örtchen fährt, die einfach nichts haben oder der Supermarkt hat zu. Und es gibt Orte, die an der Bundesstraße liegen, die aber eher weniger sind. Da gibt es einen großen, was weiß ich, Hyper-U oder was weiß ich, irgendeinen anderen großen Supermarché. Da gibt es natürlich dann auch alles. Aber die wird man eher seltener antreffen. Also eher so kleine Lädchen, kleine Geschäftchen, kleine Orte, Dörfer, also so ganz malerische Dörfchen, wenn man sich so vorstellt. Und ich glaube, wir werden viel Sand und Staub da erleben. Viel Sand, Staub, Schweiß und Bier, ne? Bier, ja, genau. Ja, obwohl Bier dann wahrscheinlich, wenn alles zu ist, wenn du sagst, das wird natürlich doof werden, ne? Aber auch die kleinen Örtchen haben auch ihre Cafés und Bars, ähnlich wie in Frankreich. Und also Bier und Pastis, glaube ich, da wird man jeden Tag einen Zugang zu finden. Das hört sich interessant an, sehr schön. Okay. Was würdest du da für so zur Voraussetzung für ein Bike ungefähr sehen? Also ein Gravelbike reicht, oder? Oder eher Mountainbike? Ich kann es schwer abschätzen. Also ich würde auf jeden Fall mindestens eine Zweierbereifung drauf haben oder mehr. Also schon eher Mountainbike-Reifen, ja, also irgendwas Robustes. Und weil auch wenn man da mal einen Defekt hat, also ich weiß auf jeden Fall, es gibt zwei Bike-Läden auf der ganzen Insel, die ich definitiv kenne. Okay. Und ich glaube, in den Dörfchen wird es eher dünn mit Bike. Also von daher sollte man schon was haben, was auch eher tourentauglich ist und auch eher ja, erprobt ist, nicht gleich kaputt geht. Deswegen glaube ich, macht eine sinnvolle Bereifung, also eher was Groberes, schon auch einfach Sinn. Dann glaube ich, fährt man einfach besser damit, ja. Okay, also bisschen was fürs Grobmotorische. Sehr schön. Ja, also ich würde sicherlich mal ein Chinelli nehmen. Also irgendwie was Sattelfestes, ja, wo ich auch weiß, mit dem Traktor komme ich definitiv an. Das ist sicherlich nicht das schnellste und das leichteste Rad, aber da bin ich einfach sicher, da läuft alles, das funktioniert. Das hört sich jetzt schon interessant an. Ich freue mich jetzt schon mal, wenn deine Planung so ein bisschen genauer ist, nächstes Jahr mal ein bisschen mehr darüber mit dir drüber zu reden. Hört sich interessant an. Du darfst gerne mitfahren. Ja, du kennst das mit der Urlaubsplanung. Das ist immer so eine Sache, ne? So, ein ganzes Jahr Zeit, über ein Jahr Zeit, einen Urlaub zu planen. Das ist ja noch schlimmer. Je mehr Zeit, umso schlimmer ist die Planung, ne? Das ist, ja, also ich werde zu so vielen Events eingeladen, worüber ich auch berichten soll, mein Blog und so und alles da. Ich weiß gar nicht, wo ich unterkriegen soll. Also ich bin erstmal froh, die deutschen Events unterzukriegen. Und was nächstes Jahr passiert, keine Ahnung. was an Events überhaupt noch nächstes Jahr stattfindet, welche noch überleben, welche noch was machen können. Ich habe schon von einem anderen gehört, die dieses Jahr auch finanziell damit übernommen haben und dann durch die Absagen jetzt ein bisschen doof dastehen und das vielleicht auch nächstes Jahr nicht wuppen können, weil da auch dann die Sponsoren vielleicht teilweise noch keine Zusagen gemacht haben oder nicht zusagen wollen dazu, weil es dieses Jahr schon so war. Ich glaube, da wird sich noch ein bisschen was drehen. Nicht zum Vorteil, deswegen Planung. Ja, Korsika schon interessant, ja. Aber ich glaube, ich werde auch nächstes Jahr noch in Deutschland, noch hier in Belgien, Deutschland bleiben, wahrscheinlich noch mit meiner Planung. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, wenn es toll wird, gibt es vielleicht auch eine Wiederholung. Immer. Ja. Es war schön, mit dir darüber zu reden, mal über deine Events heute. Wir haben die magische Grenze erreicht. Die Zuhörer sind nicht eingeschlafen. Nein, sind alle noch wach. Wir haben es auch vermieden, heute mal, auch wenn der 1. April ist, irgendwas zu erzählen, was Unsinn ist. Nein, wir haben es vermieden, weil wenn ihr es heute hört, ist es nicht der 1. April. Vielleicht der 1. April 2021 oder 2022. Aber nein, wir haben heute nur Wahrheiten erzählt. Wir haben keinen hochgenommen. Es ist alles wahr, was wir erzählt haben. Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe mit Ante dabei. Hat mir Spaß gemacht mit dir. Sehr gerne. Über deine Events zu quatschen. Hab mich auch sehr gefreut. Und ich versuche mal, das in der Planung mit aufzunehmen. Das ist ja immer so eine Sache. Der Podcast läuft ja gerade erst mal so ein bisschen an. Ich versuche mal so ein bisschen die Themen ranzubekommen, die Teilnehmer ranzubekommen, dass das nicht nur zwei Jahre, vielleicht auch mal mehr Teilnehmerveranstaltungen sind. Ich kann noch nichts versprechen. Ich muss da viel planen und viel koordinieren, dass wir vielleicht in einer der nächsten Ausgaben vielleicht mal zu dritt, vielleicht auch mit dabei sind, vielleicht auch sogar zu viert. Ich bin noch in der Akquisition, noch ein paar andere noch so sporadisch mit beizubekommen. Aber du bist auf jeden Fall gern gehörner Gast hier. Bist immer. Herzlichen Dank. Ich freue mich auch. Immer, wenn du willst, gern dabei, so wie du Zeit hast. Und das war die Ausgabe Nummer 2 von Gravel Podcast. Ich bin der Pascal und dabei war heute der Ante von, ach, ich habe es fast vergessen, rideabout.de. Das ist deine Webseite. Genau. Da kann man nachlesen, was du so machst, wer du bist. Da ist ein kleines über mich Teilchen auf deiner Seite mit eingebunden. Da sind deine Events auch gelistet, genauso wie auf meiner Homepage. Und da kann man sehen, was du so anbietest, wie man sich anmelden kann. Für ein Mai-Event vielleicht noch Hinweis, nicht anmelden, weil das wird wahrscheinlich nicht ganz genau. Für die anderen optimistisch sein, vielleicht auch schon mal anmelden und dass der Ante schon mal ungefähr weiß, wer wie da Interesse hat, rideabout.de. Und diesen Podcast könnt ihr abonnieren bei allen Podcaststellen, die man so kennt. iTunes leider hat es ein bisschen vergeigt. Die haben mein Feed zerschossen. Da bin ich noch dran. Aber wir sind nicht abhängig für iTunes. Das ist nur einer der Feed-Bereitsteller. Ihr könnt überall anders auf Spotify, auf Anchor, auf Pocketcast, auf YouTube sind wir auch. Das heißt, YouTube auch ohne Bild sind wir auch vertreten. Und da findet ihr uns, um uns zuzuhören, zu abonnieren. Schreibt in die Kommentare, was ihr wissen wollt. Ich habe auch in dieser Ausgabe jetzt schon ein paar erste Hörerkommentare versucht, in Fragen abzubilden. Ich hoffe erfolgreich. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback und schreibt fleißig. Dann hört ihr uns beim nächsten Mal auch wieder mit interessanten Themen, die euch interessieren. Nicht nur die uns interessieren, die weiße alte Männer hier im Keller rumquatschen, sondern das, was andere interessieren. Da könnt ihr gerne mal reinschreiben. Freut mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Pascal und dabei war der Ante. Ciao. Tschüss, macht's gut.